Wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde Zeit, hier inhaltlich zu diskutieren, wenn es noch Diskussionsbedarf gibt. Danach könnten wir dann so Abschlussrunde machen. Also, fällt jemand was ein? Also, was mir so als vierter Punkt aufgefallen ist, Entschuldigung. Nee. Was mir so als vierter Punkt aufgefallen ist, wie kommen Güter so in so eine Gemeinschaft rein? Wir haben ja jetzt gerade so häufig den Punkt, dass zum Beispiel so Bäder zugemacht werden, weil die Stadt die laufenden Kosten nicht mehr tragen kann. Es geht denen gar nicht um die Schaffungskosten damals, sondern die sagen, die Lasten können wir nicht mehr tragen. Und es findet sich dann ein Verein, der nur alleine für die Übernahme dieser laufenden Kosten sagt, wir machen das und die Stadt überträgt dann auch tatsächlich das Eigentum. Mhm. Also rein aus der Not geboren. Das ist natürlich der schlechteste Weg, eigentlich so ein Gut in die Community reinzubekommen. Aber ich glaube, das ist ein... ja, das ist halt ein Prozess, der sehr stattfindet, der jetzt aktuell stattfindet. Mhm. Dass man schaut, was es sozusagen an Eigentum zu haben, quasi einen neuen Eigentümer sucht, wobei sowas, also wie hier dieses Haus einerseits, erfordert das natürlich auch viel Mühe dann und eventuell Geld, aber ja. Ja, aber es ist so, dass das Eigentum im Untergang geweiht ist, weil einfach keiner mehr bereit ist, die Erhaltungsaufwendungen zu tragen und dann kommt halt eine Gemeinschaft, in diesem Fall ein Verein, weil so man das in Deutschland ja alles immer unter so einem juristischen Deckel packen und der sagt, komm Stadt, schenk uns das Ding, wir machen das dann irgendwie und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber es tendiert dazu zu funktionieren. Ne? Da würde ich mal gerne gleich anschließen, wie würdest du das denn sehen, Christian, so, also solche Sachen, dass die nicht unter Umständen auch im Co-Management mit der... Kannst du lauter sprechen? Dass sie nicht unter Umständen im Co-Management zur staatlichen Krisenverwaltung ausarten, weil es ist ja generell so, es wird also halt ein unheimlicher, das, was es in Kümmerformen gegeben hat, also an sozialen Absicherungen, das, was man früher Sozialen genannt hat, also Schwimmbäder, Büchereien, solche Sachen, früher immer gekoppelt an Arbeit, also als Abfallprodukt von Verwertung, aber den Leuten irgendwie zur Verfügung gestellt, es wird ja heute zerschlagen, abgebaut. Dem Schlagwort Sozialabbau. Und dann kommen die eben an und sagen so, jetzt macht das irgendwie ehrenamtlich oder spendet oder tut etwas. Und da würde ich vielleicht auch erstmal so Vorbehalte haben, weil ich finde, so Leistungen, die bisher existierten, die sollten nicht zurückgefahren werden, auch wenn sie jetzt staatlich existiert haben. Also dass man jetzt sagt, so, wir machen jetzt unsere eigene Bücherei, also auf sehr viel niedrigerem Niveau als vorher. Und da würde ja auch so eine Gefahr bestehen, wenn man den jetzt die Stadt sagt, gut, wir schließen alle Schwimmbäder und von unserem Niveau machen das irgendwelche Leute quasi nicht besser, dass die sozusagen eingebunden sind in den Prozessen, staatlichen Kinder, weil die sich ja auch immer verschärft. Das wird ja immer schlimmer, was die da machen. Und also wie die da agieren. Das ist ja nicht schön, generell. Ja, ich denke, einerseits kann das eben, wenn sowas passiert, ja durchaus auch insofern, dass der Staat ein Interesse hat, einen zu unterstützen, weil es bequem für ihn ist. Das einerseits natürlich kann es durchaus ein Vorteil sein für solche Projekte, dass sie dann eben vielleicht auch eher vom Staat was kriegen. Andererseits das andere, also wenn die Sachen eh abgewickelt werden, also was man dann Abwehrkämpfe, die man führen muss, das ist, denke ich, noch eine andere Sache, die auch wichtig ist. Aber dass man jetzt nicht nur einspringt in das, was der Staat nicht macht, sondern die Idee ist ja eher anzufangen, zu schauen, was kann man selber machen. Ja, aber das, aber das dann, wird ja da auch überhaupt nicht gewollt. Also es wird ja immer propagiert, es gibt dann auch ehrenamtliche Börsen, verbindliche Börsen. Das wird immer nur als Reparaturbetrieb zu dem löchriger und weniger funktional werdenden staatlichen Funktionen gesehen. Und wenn du da jetzt irgendwie sagst, natürlich auch auf der Bewusstseinsebene der Leute, eigentlich könnte man ja darüber hinausgehen oder man könnte das auch hinterher ganz ohne Staat oder ohne Eigentum, also da sind ja absolut sofort Grenzen gesetzt. Das ist ja überhaupt nicht intendiert. Ja, aber ich denke, dass es halt ein Punkt ist, wo man einhakt, wo man dann sagen kann, ja, wir wollen aber nicht nur die staatliche Infrastruktur ersetzen, wir können das hier auch ganz selber machen. Also das von der Idee, von der Motivation her, dass man selbst einhakt. Wenn es die Sachen eh nicht gibt, dann kann man da was aufbauen. Also, dass man irgendwie das nicht unbedingt in Konkurrenz zu staatlichen System macht, ist vielleicht noch eine andere Frage. Ich finde es aber schon sehr, sehr wichtigen Punkt, was er sagt. Ich finde es schon, aber schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt, was er sagt. Denn es ist ja nicht die Frage, dass der Reichtum weniger geworden ist in unserer Gesellschaft, nee, dass der Staat es nicht mehr bezahlen kann, sondern es ist ganz klar, es ist mehr in Kapitalrichtung gegangen, der Reichtum oder die Ressourcen. Ja, also die Ökonomisierung, ja. Und die hat es ja ausgespart. Da würde so ein Modell wie du ja tatsächlich so eine Art Reparaturbrief für die Armen, aber es handelt sich nicht grundsätzlich an bestimmten Strukturen, wie Wirtschaft organisiert ist, wo dann letztendlich Finanzströme und Reichtum hinfließen. Insofern ist es schon ein wichtiger Punkt, dass man da aufpassen muss. Das meinte ich damit. Also, weil das so eine Elends-Mitverwaltung, die ja auch von Menschen teilweise begeistert aufgegriffen wird. Da finden sich ja auch Leute. Also früher hatten die Leute meinetwegen einigermaßen unter diesen kapitalistischen Bedingungen genug zu essen. Hier im Norden, in der Hemisphäre, inzwischen gibt es dann so Tafeln. Ist ja auch besser, als wenn es die gar nicht gäbe. Und das wird dann propagiert. Und es kann meiner Meinung nach nicht so sein, dass wir sagen, so, wir fahren jetzt unseren, dass wir zu essen haben, zurück. Oder demnächst gibt es irgendwelche, ich weiß nicht, Schlichtunterkünfte und die werden dann irgendwie selbst verwaltet. Und bisher wohnen die Leute noch einigermaßen, wenn auch zur Miete. Ne? Das kann es nicht sein. Also, dass wir sagen, so, wir senken jetzt das Reproduktionsniveau und jetzt gibt es eben so Tafeln und da arbeiten irgendwie Leute ehrenamtlich. Oder? Thomas? Naja, also ich noch daran erinnern, dass es geht doch nur um die Anfänge von irgendetwas. Also, wenn wirklich Tierproduktion funktioniert und wirklich den Leuten Lebens. Unterhalt sichern kann. Das ist ja bisher nicht so. Nein, aber das ist ja, also du hast doch auf die Zukunft programmiert und ob dann irgendwie, wenn die Leute sich um ihre eigenen Belange kümmern, ob das nicht irgendwie die Reichen noch mehr ignoriert, als sie jetzt, also sowieso jetzt schon wie handhaben werden lassen. Also wenn die Leute wirklich es schaffen, sich selbst zu organisieren, dann sind die Reichen ja auch nicht mehr so wirklich reich, weil der Reichtum noch darauf basiert, dass einfach sie halt genug Leute haben, die sie zwingen können, für sie zu arbeiten. Nein. Ich glaube, es könnte hier ganz viel locker weitergehen, neofeudalistisch mit einer Oberschicht, die hier eine super Konvention hat. Der Rest läuft auf wenig Niveau irgendwie so weiter und wird so gehalten, dass er gerade nicht verbunden wird. Hier muss ausgestellt werden. Von daher. Christian Silke, Friederike. Ja, Moment, aber er hat es jetzt ja angesprochen, wie das eigentlich im Moment ist, die herrschende politische Lage. Und wie stelle ich jetzt dieses Modell in diesen Zusammenhang? Ich würde erstmal sagen, ich würde es gar nicht in diesen Zusammenhang stellen. Finde ich eine ganz andere Ebene, über so ein Produktionsmodell nachzudenken, als das, was jetzt im herrschenden Rahmen, welche Stellung es da hätte. Heute ist nur. Das ist zweiter Schritt nach Schuhe. Ich denke, wir diskutieren erstmal das Modell als Ganzes so, wie es ist und nicht unbedingt den Übergang in der jetzt historischen Situation. Oder so. Doch, genau den diskutieren wir. Heute wollten wir ja genau den Übergang diskutieren. Ja, die Frage ist ja jetzt, welche Rolle du im Staat beimisst. Das ist schon eine relevante Frage. Die Frage ist ja jetzt, ob dieses Modell erstmal überhaupt in so einer Konkurrenz zu staatlichen Versorgungseinrichtungen. Und ich hatte mir zum Beispiel, das hatte ich jetzt im Vortrag noch nicht aus seinen Gründen nicht vorgestellt, ich hatte mal halt angeschaut, ja, welche Gebiete könnten denn geeignet sein, mir so eine kleine Liste erstellt, womit man tatsächlich praktisch anfängt. Da steht drauf, Internetzugang und Telefonie, also das, was freie Funknetze eigentlich schon machen für den Internetzugang. Da steht drauf, Nahrungsmittel. Da steht drauf, Print on Demand, Press on Demand, dass man sich also eigene Bücher macht, eigene Medien macht. Da stehen Einrichtungsgegenstände drauf, Mobiliar. Da steht drauf Kleidung, da steht drauf Kinderversorgung und Altenversorgung und da steht drauf Energieversorgung. Und wenn ich das so durchschaue, also der einzige Bereich, der momentan vom Staat übernommen wird aus diesen Sachen, ist irgendwie die Kinder- und Altenversorgung und auch die nur wenig. Also eigentlich alles andere, wo ich jetzt konkret dran gedacht hatte, ist einfach keine Konkurrenz zu staatlichen Versorgungseinrichtungen, sondern zu privat organisierter kapitalistischer Produktion. Deswegen... Ob auch sowas wie zum Beispiel Schwimmbäder dafür überhaupt so geeignet sind, das weiß ich gar nicht, weil das erfordert ja unheimlich Ressourcen. Also ich hatte einfach geschaut, womit kann man denn praktisch ganz gut anfangen und da tauchen diese Sachen erstmal nicht auf. Wobei in Nordrhein-Westfalen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo, aber es gibt tatsächlich ein Schwimmbad jetzt von einem die das machen. Ja, aber ich hatte halt geschaut, wo sind die Produktionsmittel einigermaßen verfügbar, einigermaßen dezentrale Produktion möglich. Und das sind eigentlich andere Gebiete erstmal. Von daher glaube ich gar nicht, dass man erstmal so unmittelbar diese. Und dann kann man zusätzlich noch sagen, ja, wir vermeiden, dass diese staatliche Versorgung irgendwie da. Also wir sagen, wir wollen die weiterhin, kann man ja so ein bisschen, also letztlich entscheiden Leute das dann selber, aber dass man jetzt nicht unbedingt dazu in Konkurrenz tritt, sondern eher wie Wikipedia in Konkurrenz tritt zum Brockhaus. Man tritt also eher in Konkurrenz dann zu privat organisierter Produktion. Das ist, ergibt sich, glaube ich, ein bisschen. Man kann auch weiter noch ein bisschen drauf achten, dass sich das ergibt. Also ich finde das sozusagen auch theoretisch eine hochrelevante Frage, wie man in der Commons-Based Economy quasi das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Staat und Markt neu austariert. Dem müsste man sich mal annehmen, aber der und das ist nichts, was man gegeneinander sozusagen nur immer miteinander diskutieren kann. Also nicht, es gibt da auch da drin kein Entweder-Oder, sondern wie setzt man quasi die Strukturen, die Infrastrukturen und die Institutionen des Staates möglichst dafür ein, dass Commons-Based Economy sozusagen tatkräftig unterstützt wird. Das ist übrigens eine Luxusdebatte, denn im Rest der Welt gibt es ja sowas sowieso nicht. Da muss man eh alles community-mäßig organisieren. Ja, stimmt. Aber was für mich ein zentraler Unterschied ist, zwischen öffentlichen Gütern, also öffentlichem Eigentum, also wir sagen staatlichem Eigentum und Commons-Based Economy und Gemeineigentum, wie wir das hier zu diskutieren versuchen, ist, dass diese öffentliche Güterdebatte und diese Dienstleistungsdebatte, die staatlicherseits organisiert ist, so einen Versorgungstouch hat. Also während Commons-Based Economy ganz viel mit Fürsorge und mit der Stärkung von Sozialbeziehungen zu tun hat. Und die ist eben ganz oft draußen, wenn ich das sozusagen auslagere, an den Staat. Und dann hast du das Problem, der kümmert sich drum und dann wird der Kümmerer sozusagen immer ausgelagert. Ja, das sind dann die Behörden, die Institutionen, da kann man dann Beschwerde einlegen und man wehrt dann immer ab. Und man, also als wäre man nicht selbst sozusagen Teil dieses Staates und dessen souveränen Demokratie theoretisch gesprochen. Und das ist ja auch das, was wir eben in der Pause diskutiert haben, jetzt zu sagen, in so einem Modell, wo wir unsere neuen Ausbildungsformen sozusagen im Internet organisieren, gibt es ja dann auch die Gefahr zu sagen, jeder sitzt vor seinem Computer, ja, guckt sich an, was er wie wo organisieren kann, das folgt gewissen ethischen Prinzipien der Free Society und der Commons-Based Economy. Aber wir werden dabei so mischucke, dass wir immer nur mit unserem Computer kommunizieren, dass wir am Ende doch wieder Geld brauchen, um zum Psychiater zu gehen. Und das ist mir sozusagen, deswegen möchte ich eigentlich gern diese unterschiedlichen Communities, die sich stark machen für natürliche Ressourcensysteme, die sich stark machen für Social Commons, zusammen immer wieder zusammen diskutieren mit den Leuten, die sozusagen aus der Informatik-Ecke kommen und sagen, da gibt es schon ganz viel. Aber wie kriegen wir das zusammen mit sowas wie... Letztes Beispiel, letzter Punkt, in Neapel zum Beispiel gibt es noch so eine Einrichtung, katastrophale Stadt, ja. Alles ist furchtbar und mit der öffentlichen Daseinsvorsorge ist es auch ganz schrecklich, insbesondere mit der Müllabfuhr und so. Aber es gibt noch ein Social Commons, ich glaube, das gibt es nur dort, ich weiß nicht, oder in Süditalien. Da können halt die Leute in ein Café gehen und wenn dann schon ein Kaffee bezahlt ist, dann kannst du sozusagen an der Bar deinen Kaffee trinken. Also jemand sozusagen zahlt einen Kaffee und sagt, hier ist noch einer für die Kaffeekasse. Und dieses Geld aus der Kaffeekasse können dann, sagen Leute, in Anspruch nehmen. Also da gibt es einfach so die Idee, dass was übrig ist, heilig. Also du zahlst einen Kaffee wie sonst auch. Du zahlst einen Kaffee, gehst ins Kaffee, zahlst einen Kaffee und zahlst noch einen extra Kaffee. Ich weiß gar nicht, der hat auch einen Namen. Der hat natürlich einen Namen, dieser extra Kaffee. Und den, dann kommt jemand und sagt, ist ein Kaffee bezahlt und dann kann er den trinken. Ja, genau. Irgendjemand anders. Irgendjemand ist für mich noch einer drin. Genau. So, also so eine Kleinigkeiten, aber Cafés sind ja auch Räume der Begegnung. Und kommen sozusagen immer als was zu denken, was einen Raum konkreter menschlicher Begegnung ermöglicht. Das finde ich eben was anderes, auch als immer irgendwie staatliche Einrichtungen zu imaginieren, die Commoners versorgen, sozusagen. Also es geht viel um Fürsorge und um Stärken von Sozialbeziehungen und deswegen können auch so unterschiedliche Organisationsformen, die dann den Staat wieder sich zunutze machen, sehr sinnvoll sein. Also eben nicht dasselbe, ob ich staatliche Fürsorge habe oder mich selber kümmere. In Hamburg gibt es auch so Restaurants, die nach dem Prinzip funktionieren. Restaurants sogar. Wo? Oder eins zumindest. Düsseldorf auch. In Hamburg. Wo denn in Hamburg? Könnt ihr mir Links schicken? Ja! Ja, den möchte ich auch haben, den Link. Das werde ich blocken. Es gibt auch inzwischen viele Restaurants, wo man bezahlen kann, was man will. Also die das auch als ökonomisches, weil die das sozusagen einsetzen, um Leute anzulocken. Ohne Richtpreis. Ja, sogar ohne Richtpreis. Also ich glaube, der Fokus ist einfach anders. Also wenn es mir um das Konsumgut Schwimmbad geht, dann glaube ich, würde ich auch sagen, der Staat sollte das bereitstellen. Ich mache jetzt eine Montagsdemonstration, dass unser Schwimmbad bleibt. Aber wenn ich überlege, ich will einer anderen Gesellschaft näher kommen und was ist da wichtig, dann kann ich eben da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ich meine immer noch nicht gegen den Kapitalismus ankonkurrieren. Und dann sind wir eben in dem Nischenbereich. Und dann hast du... Wobei du sagtest, dass man nicht anproduzieren kann. Also deine Position war früher mal... Ja, sage ich ja gerade. Also du hast... Du musst entweder so effizient werden, dass du nachher kapitalistisch bist, oder du sagst, okay... Nischenbereich sein. Also dann hast du natürlich... Dann hast du natürlich gleichzeitig die Doppelfunktion als soziales Netz, aber ich finde es auch nicht mal so problematisch, wie ich das früher gesehen habe, weil die Alternative, jetzt auf die Revolution zu warten und es dann hinterher zu machen, sehe ich nicht so ganz, sondern mir geht es ja darum, eben zu lernen, also welche Erfahrungen machen wir, wenn wir mit dem auf der Basis, die wir schaffen können, mit unseren Prinzipien schon mal anfangen. Und das ist für mich das Entscheidende. Ja, es geht natürlich erstmal... Du warst auch, Entschuldigung. Also es geht erstmal natürlich darum, denke ich, so eine Reproduktion sicherzustellen. Und da geht es mir jetzt erstmal generell darum. Also da kann man ja drüber diskutieren. Also ich bin halt nicht der Meinung, dass dieses rechte Niveau an Reproduktion, was wir hier haben, auch unter kapitalistischen Bedingungen oder in besseren Zeiten gehabt hat, haben, dass das, zum Beispiel der Stand der Schwimmbäder, dass das irgendwie zu viel ist. Man könnte ja sagen, nee, woanders, da hungern die Leute und wir müssen uns selbst kasteien und asketisch und ohne Schwimmbad in meiner Regenpfütze baden oder so, aber nicht sowas. So, und da sehe ich, also, weil die Krisenverwaltung, also die machen das ja, also ich erlebe das auch in Münster, was ich da so mitbekomme halt, dass sie eben versuchen, da auch Engagement zu mobilisieren. Und ganz konkretes Beispiel, in Münster war das so, da haben die einige Schwimmbäder geschlossen, hinterher haben sie es wieder zurückgezogen teilweise. Und dann gab es eine Initiative gegen die Schließung dieser Schwimmbäder. Und die Schwimmbäder, die wir vorher hatten, die waren so 60er-Jahre-Bauten und sowas, also keinesfalls dem Stand der Badekultur, was möglich ist, entsprechen. Ne? Wirklich nicht. Also ich hätte mir sehr viel schönere und bessere und auch was ich aus der schwulen Szene an Saunen so kannte, also Bäder so vorstellen können, ne? So, und dann hat diese Initiative, die sich dagegen gebildet hat, und wie so oft ist das hinterher völlig zusammengebrochen, diese Initiative, die hat dann gesagt, die Schwimmbäder sollen erhalten, nee, 2 von 5 der zu schließenden Schwimmbädern sollen erhalten werden. Natürlich müssen die Standards in den Schwimmbädern gesenkt werden, also weniger Hygiene oder sonst was. Vereine, die früher umsonst schwimmen konnten, müssen jetzt bezahlen, das ist auch ganz klar. Und irgendwie weniger Personal, weniger qualifiziertes Personal, ehrenamtliches Personal ersetzt qualifiziertes Personal nur noch da, wo es nötig ist. Und so etwas, wenn so etwas geschieht, wo die Leute auch drauf anspringen, dann finde ich das eine Kooperation mit der Krisenverwaltung, die ich also sehr problematisch finde, weil ich halte es für richtig, die Krisenverwaltung frontal anzugreifen. Das ist jetzt immer eine Frage der Mentalität, das macht man mit 50 anders als mit 20 oder sonst was, und die Schnittflächen wirklich extrem gering zu halten und dann nicht zu kooperieren. Die Kooperation mit Arbeitsagentur, Stadtverwaltung, mit solchen Instanzen wirklich zu verweigern. Absolut. In unterschiedlichen Formen. Wie gesagt, es geht da nicht immer um, die Mentalitäten sind unterschiedlich, also dass da so militante Sachen zur Aufführung kommen, aber damit kann man nicht. Mit Leuten, die sowas durchziehen, was überhaupt nicht dem Stand der gesellschaftlichen Möglichkeiten entspricht, was ein Fetischdienst ist, was absolut unnötig ist, da kann es meiner Meinung nach keine Kooperation geben. Und da sehe ich immer die Gefahr bei solchen Initiativen, die sich da bilden, und auch so diesem Spektrum oder diesem Ansatz, diesem Ansatz stehe ich durchaus mit skeptischer Sympathie gegenüber. Aber da sehe ich dann an den Rändern immer so die Gefahr, dass sich dann sowas so herausbildet, die eben da so mitmachen, die im Schlepptau. Ja, oder wie das zum Beispiel früher diese sozialistische Selbsthilfe in Mühlheim, die haben das auch gemacht, ne? So war's. Und das finde ich, das Problem wird ja nicht geringer, weil ja, wie die Leistungen zur Verfügung gestellt worden sind, dass das staatlich gewesen ist, klar, das ist blöde. Aber es geht ja darum, was man gehabt hat. Also eine Schwimmkultur auf einem bestimmten Stand. Und der Stand ist meiner Meinung nach keinesfalls so, dass man sagen muss, so, das muss jetzt runtergefahren werden und wir stellen irgendwie einen selbstgebauten 4x3 Meter Pool im Garten zur Verfügung, ne? Statt ein Hallenbad. Also das, finde ich, sollte man schon halten. Das gilt meiner Meinung nach für das Reproduktionsniveau, Gesundheitsversorgung, andere Sachen generell. Es ist ja heute so, dass... Unser Fokus hier ist ein anderer. Ja, nee, es ist ja heute so, dass bestimmte gesellschaftliche Fortschritte gar nicht mehr weitergegeben werden. Zum Beispiel Zahnimplantate oder so, wäre alles denkbar. Ne? Und die Leute laufen heute mit löchrigen Gebissen rum, obwohl alle gesellschaftlichen Möglichkeiten da wären, um Leute mit Zähnen entsprechend zu versorgen, entsprechend dem Stand der Produktivpotenzen. Es geht natürlich nur darum, dass es irgendwie besser wird und nicht. Also wir wollen noch viel mehr, als es heute gibt. Ja, genau, dann ist ja okay, dann ist ja d'accord. Und oft, was ich in diesem Spektrum manchmal so mitkriege, wird da so ein Mangel, teilweise auch wahrscheinlich aus der säkularisiert christlichen Tradition heraus, so Askese und so ein Mangel eben auch abgefeiert manchmal. Um nochmal zu dem zurückzukommen, was Silke vorhin sagte, also mir schien das mit der Idee, man kommuniziert entweder mit dem Computer oder mit Menschen irgendwie ein Missverständnis. Also oder so eine Projektion von mir, wo die auch aus meinen eigenen Erfahrungen mit freier Software ist es ja ganz, ganz anders. Also ich habe irgendwie über ein freies Softwareprojekt dann einen Brasilianer kennengelernt, den ich dann auch später mal in Brasilien getroffen habe. Ich habe irgendwie einen Amerikaner und einen Inder, der in Amerika lebt, kennengelernt, die auch beide später in den USA besucht und so. Also auch da knüpft man ja Kontakte mit Menschen und die Offline-Kontakte werden, die Online-Kontakte werden dann auch so Offline-Kontakte. Oder was ich eben über Ökonux, Keimform und so weiter, habe ich ja auch viele Leute erst virtuell und dann später reell kennengelernt. Also wir wären nicht hier ohne Internet. Ja. Ach, ja, also in welchem Hals kriegt ihr denn das? Ich sag mal, dann rede ich mal lieber von mir und meinem Computer, wenn wir sozusagen, damit es niemanden trifft. Dafür, ja? Ich muss nicht mehr zum Schalter gehen, ich kaufe mir meine Fahrkarte online. Ich kann mir irgendwas bestellen, das wird mir an die Tür gebracht, ich muss nicht mehr runtergehen, ich muss nicht mehr mit der Verkäuferin von nebenan reden, ich muss. So, also. Das ist ja marktförmige Kommunikation, das ist ja was in einem selbstorganisierten System dann wieder anders. Und gerade hier in diesem Commons-Netzwerk, was ich ja jetzt vorgeschlagen habe, ist ja die Idee, dass man den Computer auch nur nutzt, um sich dann zu treffen und dass die realen Produktionseinheiten, die werden ja lokal sein und also auch vor Ort stattfinden. Das heißt, das ist dann auch direkte Kommunikation und nicht nur Kommunikation per Internet. Und auch über das Leihnetzwerk. Ich vertraue mal darauf, dass ihr meinen Punkt schon verstanden habt. Auch über das Leihnetzwerk zum Beispiel. Das ist ja, da habe ich dann Leute kennengelernt, mit denen ich mir eben Bücher ausgetauscht habe und so weiter. Also da ergeben sich immer auch wieder neue Kontakte. Bin ich dran? Ja. Also daran anschließend vielleicht die Stärke von diesem Commons und Fear Economy Ansatz und so ist ja gerade, dass völlig unterschiedliche Kulturen ins Gespräch kommen. Und das ist, glaube ich, also ja, wenn man das im Hinterkopf behält, dann ist das, glaube ich, schon sehr wertvoll. Mhm. Und generell wollte ich jetzt auch mal das Thema wechseln. Und zwar ist mir aufgefallen bei beiden Ansätzen, die du jetzt präsentiert hast, dass es beides so Netzwerkprojekte sind, wo sozusagen die existierenden, noch marginalen Dinge irgendwie verknüpft werden sollen. Während jetzt sozusagen der Fokus, also das, was so, glaube ich, gestern bei allen als Bedürfnis da war, war, ja, zeig uns doch mal ein konkretes Projekt, wo wir jetzt was richtig Tolles bauen können, ne? Und das ist da jetzt natürlich nicht drin. Also ich weiß gar nicht, also ich wollte nur wissen, ist das bewusst, dass man sich jetzt, also findest du bewusst diese Netzwerkebene wichtiger oder hast du bei dem anderen keine Ideen oder wie kommt das? Konkretes Projekt wollte haben, kann ich euch eins geben. Ja. Und zwar habe ich seit ein paar Wochen Kontakt zum sogenannten Mehrgenerationenwohnhaus in Bochum. Das ist was, was im Moment in allen möglichen Städten Initiativen gibt, dass sich sowas gründet, wo einfach sich Leute zusammentun, letztendlich meistens genossenschaftlich organisiert, einen großen Wohnblock kaufen, bauen, mieten, umbauen, wo dann 15, 20 Wohnungen, Familien mit Kindern, Alten, Pflege, Singles, so ein Gemeinschaftswohnprojekt initiieren. Was mich sehr fasziniert hat, ich bin erst vor 2 Monaten in diesem Bochumer Projekt dazugestoßen, die machen das schon seit 3 Jahren. Das sind viele Sachen von dem, was du da so gestellt hast an Formen, tatsächlich auch realisiert. Zum Beispiel das Austarieren zwischen individuellen Bedürfnissen und genossenschaftlichen Bedürfnissen. Einfaches Beispiel, für jede Wohnung gibt es eine bestimmte Quadratmeter an Fleck an Helligkeit, die wird von der Gemeinschaft bezahlt. Wenn jetzt jemand es ganz besonders hell haben will, muss er halt selbst mehr reingeben. In dem Fall halt Geld, weil man ist in der Schnittstelle dazu. Also es gibt da schon ganz real Sachen, die nennen sich nicht so, die heißen ganz anders, wo, was so in die Richtung gemeinschaftliche Nutzenerhöhung, drücken wir es mal so auf, also wo gemeinschaftlicher Nutzen mehr ist als der individuelle Nutzen. Also ich habe mehr Nutzen in der Gemeinschaft mit Gemeinschaftsräumen, mit gemeinsamen Waschmaschinen, Carsharing, als ich einen individuellen Nutzen habe. Ja, da gibt es schon einiges. Auch das, was du vorhin gesagt hast, mit den Möbel weitergeben, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Bis vor 10, 15 Jahren war das ein Usus unserer Gesellschaft. Das hieß damals Sperrmüll, was die Leute nicht gebraucht haben. Es wurden die bestellt, die es gebraucht haben, es genommen. Aber es funktioniert ja immer noch. Und es hat so funktioniert damals. Jetzt funktioniert es deswegen nicht mehr, weil die Geld viel verlangen und du musst extra Container bestellen und Container. Und es ist nicht mal alles gleichzeitig. Ne? Die Hälfte meiner Wohnungseinrichtung ist nach wie vor Sperrmüll seit 15 Jahren. Von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Ja gut, in Bochum Essen nicht mehr. Ja, da ist es umgestellt. Und in Bochum gibt es auch Straßen, auch also der Fokus von... Das heißt, was ich aber, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen fundamentalkritischer auch an dem Konzept, was du aufgestellt hast, bei allem Respekt von der vielen Arbeit. Aber das Problem mit so geistigen Utopien, ja, die entstehen im geistigen Raum, sind in sich logisch kohärent, ist ja alles richtig. Ja, nur ist meine Erfahrung mittlerweile, dass das komplette Leben zwischen den Menschen, wo es Emotionen gibt, wo es Persönlichkeiten gibt, dass man es eben nicht aus dieser geistig-virtuellen Ebene in die materielle Ebene runternehmen kann, weil die materielle Ebene anscheinend irgendwie anders funktioniert, als was wir in so einem schönen geistigen Modell machen können. Und daran krankt meiner Ansicht nach das System, was du vorgestellt hast. Es wird wohl Nischen geben, wo man sowas entwickeln kann, aber ich kann es Ich habe keinen Bezug zu einer wirklichen gesamtgesellschaftlichen Relevanz. Also jetzt widersprichst du dir gerade selbst. Ich sage, es werden Nischen sein. Es werden Nischen sein. Aber ja, warum? Auch so eine Genossenschaft muss Geld aufnehmen, um das zu finanzieren. Warum ich keine. Also ich habe vielleicht über diese. Warum ich jetzt nicht konkret auf Möglichkeiten in einzelnen, das war in einzelnen Gebieten eingegangen bin. Ich habe mir da einiges angeschaut, aber einfach was eine zweite Frage. Wir haben jetzt einfach nicht die Zeit, also vielleicht können wir mal Tag noch, wenn die da sind, noch ein bisschen drüber gehen. Aber also einmal bin ich jetzt gezielt, ist es eben gerade nicht, wie du sagst, man kann nicht irgendwie so am, also ein konkretes Projekt, das kann halt ein konkretes Projekt sein. Das kann ich also nicht irgendwie vorher sagen, wie die das jetzt genau machen. Da gibt es auch alles Mögliche, was passiert. Viele auch mit den Gebieten, die ich genannt habe, geht ja nicht nur darum, Dinge weiterzugeben, die schon da sind, sondern es gibt eben auch immer dabei, neue Dinge zu produzieren, wie eben bei dieser Hechtung von Büchern und auch bei Möbeln zum Beispiel sehe ich da Möglichkeiten, die kann man vielleicht noch besprechen, dass man mit einigermaßen günstigen Produktionsmitteln sich also auch mit neuen Möbeln selbst versorgt. Also dass man auch da irgendwie sowas ein Projekt aufbaut, was nicht nur Möbel teilt, sondern was auch Möbel produziert. Darüber können wir vielleicht später reden oder im Bereich der Versorgung mit Lebensmitteln, da gibt es eben schon so eine ganze Bewegung, eigentlich diese Permakulturbewegung, die machen sowas. Die machen das noch nicht so systematisch, dass sie es anders zur Verfügung stellen, aber da gibt es eine ganze Menge und ja, da kann man, glaube ich, aber auch nur einen Rahmen schaffen und dann sehen, was sich in dem Rahmen entwickelt. Das war erstmal so die Idee. Also die konkreten Projekte, sondern halt was Leute machen, die sich dafür interessieren oder auch nicht. Aber das kann man irgendwie nicht vorher vorgeben. Ich wollte nochmal vielleicht als Begründung, was man sagen könnte, weswegen dieses Netzwerkding wichtig ist. Also wenn man sagt sozusagen, die Stärke an dem Ansatz Commons-Based Peer Production ist das Verbinden von unterschiedlichen Kulturen, dann führt es natürlich sozusagen, dann müssen wir das auch tun und unterschiedliche Kulturen verbinden. Und das wäre ja dann genau so ein Netzwerken. Also das eben sozusagen aus dieser reinen Software-Ecke rauszukommen und gleichzeitig halt sich mit Leuten zu vernetzen, die halt mehr, was weiß ich, Permakultur machen oder solche Sachen. Und das würde sozusagen für diesen Netzwerkansatz sprechen, dass man das verstärkt betreibt und jetzt nicht irgendwie versucht, irgendwie ein anderes Projekt zu machen, wo man sich vielleicht dann auch gar nicht so auskennt. Ja, ich kann halt nur mal keine Möbel bauen oder so. Ja, was ich mir wünschen würde und wie ich denke, wie so eine Utopiearbeit in Konkretes umgemünzt werden kann, ist, dass wenn man so versteht oder nachfühlt oder herauskristallisiert, was eigentlich die Paradigmen dessen sind, was das Neue funktionieren lässt, im Unterschied zum Alten, dass man, dann die Wahl hat, bei den Sachen, die man ohnehin tut und selber machen möchte, halt das mehr an neue Paradigmen anzulehnen. Deswegen, also ich fände es ganz fruchtbar, wenn abhängig, also unabhängig oder parallel zu diesem Gesamtentwurf man auch sozusagen so, wie nennt man das, Best Practice oder also was macht man wie, wenn man sozusagen so einem Peer-Produktionsparadigma insgesamt folgen will? Welche Entscheidung macht man wie? Und das wäre dann ja konkret, also jeder macht ja irgendwelche eigenen Sachen und könnte die danach dann ausrichten. Naja, das ist ja auch was in dieses Universal Production Set einfließen kann. Solche Dokumentation sollte es da ja auch sein. Du hattest doch diesen einen der letzten Sätze, ja, sozusagen so die Idee, wenn wir die Infrastruktur aufbauen und bestimmte sozusagen Produktionsmittel, also wie das Production Set, und Designformen zur Verfügung stellen, dann wächst daraus auch was anderes. Ne? Da wächst sozusagen dann das Produktive oder das Miteinander daraus. Und das hat mich daran erinnert, dass du uns ja gestern diesen Fetischcharakter erklärt hast. Und das sagt doch auch, also was sozusagen, wie war das? Die Rahmenbedingungen sozusagen, die gesetzt werden, die formen uns dann wieder sozial um. Ne? Und nicht umgekehrt. Und dieser, also wenn das stimmt, dann scheint das ja sozusagen sogar ein zwingend logischer Ansatz zu sagen, ich reiße quasi die Pfeiler des bisherigen Systems ein, das hatten wir gestern irgendwie auch schon mal benannt, ne? Also wir sägen am Privateigentum und an so bestimmten Pfeilern eben und rahmen neue Pfeiler ein und dann sagen, folgt eine Praxis, eine produktive Praxis oder eine kooperative Praxis, die dann wieder was mit den Menschen und mit den Sozialbeziehungen macht. So, und das, wenn deine Annahme stimmt, die du da am Ende hingeschrieben hast, dann finde ich das eigentlich sogar logisch, dass man so rum anfängt, dass man sagt, ich rüste das Set um, ja, also ich rahme neue Pfeiler ein, rüste das Set um, verändere die Spielregeln und dann muss man natürlich gucken, was die Menschen daraus machen. Also ich habe jetzt mich selber drauf gesetzt, wenn ich kurz was sagen kann. Ich habe zwar den Vortrag nicht mitbekommen wegen Kindbetreuung, aber ich habe den Eindruck, dass, oder ich hätte erwartet, dass du nach der Vorstellung des Peer Economy Modells dann die Vermittlungsebene zwischen heute und dem zukünftig von dir angestrebten Zustand ins Visier nimmst. Also sozusagen die Frage versuchst zu beantworten, wie kann man Peer Economy nach diesem Modell unter heutigen Bedingungen starten? Ich dachte, das wäre die Fragestellung gewesen. Und dann folgt für mich daraus, und da gab es ja auch Ansätze im Blog, in der Diskussion schon, kann man denn unter den Bedingungen der dominanten Geldwirtschaft, des Profitprinzips etc., kann man denn da sowas wie Peer-Economy-Projekte überhaupt starten? Wenn ja, wie müssen die beschaffen sein, um sozusagen in einer feindlichen Umwelt überleben zu können? Wie ist ihr Verhältnis zur Reproduktion in Bezug auf Geld, was notwendig sein wird, wenn wir irgendwie eine Form von materieller Produktion machen? Wie ist das Verhältnis dieses notwendigen Geldflusses, der irgendwie stattfindet, zu dem inneren Kern dessen, was das Projekt ausmacht? Inwieweit ist das unabhängig davon oder ist es davon tangiert, sogar durchdrungen? Tritt sozusagen der Fetischcharakter sofort wieder auf den Plan, indem wir, weil das so durchdrungen ist, wir gar nicht mehr selber bestimmen, was wir da machen, sondern bestimmt werden durch die äußere Logik? Oder schaffen wir uns davon abzutrennen in einem gewissen Binnenraum und solche definierten Schnittstellen oder wie man auch immer das nennen will, nach außen zu machen? Das hätte ich so ein bisschen erwartet, dass das kommt. Also ich habe... Sind wir jetzt in der Feedback-Runde? Weil wir vielleicht so... Nein, wir sind noch nicht in der Feedback. Wir sind eigentlich in der Diskussion. Wir sind nur noch eine halbe Stunde und wir wollten um eins mit der Feedbackrunde anfangen. Also noch kurz dann dazu, zum Punkt des Verhältnisses, was ist mit Geld? Also da habe ich drüber gesprochen, das ging um diesen Punkt, ja, was, wie schafft man das Privateigentum dann in Common Property, in Gemeineigentum, was tatsächlich als diesen Status hat, abzusichern? Also wie geht man um, dass man das Geld, was man bekommt, was man braucht, tatsächlich bekommt? Da war ich in dem Vortrag ja drauf eingegangen. Und die Überlegung, wenn man mit Peer-Produktion startet. Ich hätte sozusagen noch einen anderen Vortrag in petto, wo wir sehen können, ob wir den für die Interessierten machen. Also die Überlegung ist immer, aber jetzt nicht mehr, also das ist auch ein ganz kleiner Vortrag. Also die grundsätzliche Überlegung ist ja, was ich in meinem Modell vorstelle, da gibt es immer, oder im weiteren Sinne gibt es halt zwei Varianten, Tierökonomie. Also so wie heute Tierproduktion funktioniert, das funktioniert einfach, indem alle machen, was sie gerne machen und die entstehenden Güter werden dann frei verteilt. Und mein Modell, was ich vorgeschlagen habe für die Bereiche, wo es nicht funktioniert, war zu sagen, ja, da macht man so dieses Prinzip, dass man Aufwand qua Regeln teilt. Und in dem Vortrag, den ich heute gehalten habe, ging es darum, dass man Projekte für die physikalische Produktion startet, die diese expliziten Regeln nicht brauchen, sondern dass sich der Aufwand auch bei physikalischer Produktion spontan verteilt, so wie es bei freier Software und Ähnlichem funktioniert. Weil ich denke mittlerweile auch, dass man damit halt eine ganze Menge abdecken kann. Also die steile These vielleicht, die ich, also ich hatte ja gesagt am Ende, man sieht mal, muss sehen, was sich ergibt, aber so die Hoffnung, die ich auch verbinde mit den 8 Essentials ist, ja, vielleicht kriegen wir es hin, auf diese Weise zu schaffen, dass alle ein gutes Leben führen können. Also dass alle diese Grundbedürfnisse, diese 8 Essentials, auch qua spontaner Kooperation, indem eben jeder das macht, was er gerne macht, versorgt werden. Und dafür ist dieses Commons-Netzwerk gedacht. Also ein radikaler ist als der in meinem Buchstab, aber ich halte ihn, denke ich, nicht unbedingt für unrealistisch. Für die Gebiete, wo es nicht klappt, also da würde ich dann, da habe ich auch noch eben so eine Idee, wie man das, was konkret in meinem Buch stellt, anfängt, aber das hatte ich dann mal das generelle Luxusproduktionssystem genannt, kurz Lux, weil die Idee ist, da gibt es also noch einen kleinen Vortrag. Den machen wir jetzt nicht. Das ist doch Lux, also bleibt hier. Für alle, die noch ein, zwei Stunden bleiben können, können wir das nach dem Mittagessen machen. Aber die Idee, was ich glaube, ist schon, dass man vieles, sehr vieles über diese freie Kooperation wie in freier Software ohne Aufwandsrechnung hinkriegt. Dafür ist dieses Commons-Netzwerk gedacht. Und für das andere, da kann man dann, das heißt, wir sehen einfach mal, was wir schaffen. Ich glaube, wir können eine ganze Menge schaffen. Für das andere, die Luxusproduktion, da können wir andere Regeln finden. Also man muss nicht alles auf diese ganz freie Weise machen, sondern das andere ist dann mehr die Aufwandsteilung. Aber das ist auch wieder ein ähnlicher Ansatz wie der im Buch. Aber hier diese erste Idee war erstmal, was Silke, also dieser Spruch am Ende, der geht auf einen Spruch von eben Moklen zurück, der so sagte, ja, man vernetzt so einfach alle Menschen oder alle oder möglichst viele Netzen per Internet und Kreativität ergibt sich daraus automatisch. Und mein Spruch hier war eben zu sagen, ja, man schaffe auch solche Vernetzungsstrukturen für das Teilen, die gemeinsame Produktion materieller Güter und dann werden auch materielle Güter und Dienstleistungen. Also weil eben jeder kreativ ist und auch nicht nur in diesem ideellen Bereich, wie eben Moklen es meint, sondern halt auch auf ganz unterschiedlichen Bereichen. Und dass man gerade diese Bereiche, die wirklich jedem Menschen wichtig sind, dass man da eine ganze Menge quasi spontaner Kreativität schon machen kann, wenn man nur die Infrastruktur schafft. Für das andere kann man da noch ergänzende Projekte machen. Und daher ist es für mich, und zwar, dass das sogar besser funktioniert, so anzufangen, als so ein System, wie ich es in dem Buch beschreibe, weil das sehr viele Menschen erfordert. Also damit kann man nicht anfangen. Und wenn man es so hinkriegt, dann braucht man es in genau der Form auch nicht mehr, sondern dann kann man eben die Grundversorgung auf so spontane Weise machen und das andere qua Absprachen. Das Interessante ist, dass das radikalere Modell das realistischere ist. Das ist sehr unüblich, sonst ist es immer umgekehrt. Aber genau so ist es wirklich. Diese ganzen Zwischendinger, die sind alle langweilig. Das ist ähnlich, denke ich, wie zwischen Reformen des Kapitalismus und was ganz anderem. Dass eben die Reformvorschläge, die viel realistischer scheinen, in Wirklichkeit nicht realistisch sind, weil es da grundsätzlich Probleme gibt, warum sie nicht möglich sind, während hier sowas eben möglich ist.